Jetzt kommt Klingding, die Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik bei FSK jeden dritten Freitag im Monat, heute mit einem Feature des Projekts Radio Art Zone. Initiiert von dem Künstlerduo Sarah Washington und Knut Aufermann. Mehr dazu gleich. Ein kleiner Überblick, die ersten Stunden mit Informationen zu den beiden, die auch als Musikerinnen aktiv sind und waren. Und dazu Tracks von ihrer neuen CD. Und in der zweiten Stunde ein Mitschnitt von der Präsentation Nummer 85 der Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Positionen von Musikerinnen, Veranstalterinnen und Soundkennerinnen oder Theoretikerinnen zur aktuellen Musik darzustellen und denen eine Bühne zu geben. Und dort war am 11.10. eine Präsentation im Kunstraum Beek mit dem Duo Sarah Washington und Knut Aufermann sowie Mariola Brilowska, Günter Resnicek und Felix Kubin. Und davon ein Mitschnitt von der Präsentation in der zweiten Stunde. Zunächst aber Musik von dem Duo Tonic Train, bestehend aus Sarah Washington und Knut Aufermann. Nordic Shave, ein Track von der CD Continuous Interruptions, eingespielt von Tonic Rain, so nennt sich das Duo mit Sarah Washington. Sie spielt selbstgebaute Circuit Band Electronic und Fledermausdetektore. Und Knut Aufermann, der zweite, spielt Mischpulteffekte, Mikrofone und UKW-Radio-Feedbacks. Aufgenommen wurde das am 19. August 2006 im Künstlerhaus Windenstraße 45 bei einer Party. Das Konzert wurde organisiert von Felix Kubin, der ja auch da zu Hause ist. Und die CD, von der wir jetzt gleich mehrere Tracks hören werden, ist vor 2 Jahren erschienen bei Antenna Non Grata. Einmal als CD und dann bei Bandcamp als downloadbare Datei und kann dort auch natürlich noch angehört werden. Die 8 Titel auf dieser CD wurden aus einer Vielzahl von Live-Aufnahmen destilliert, die in den Jahren 2005 und 2006 im ersten Jahr einer längeren Europa-Tournee entstanden sind. Diese Zeit der beiden war ein ständiges Reisen mit umfangreichen musikalischen Aktivitäten, die als Begleitung zu ihrer vielfältigen Radiokunst diente. Und die Aufnahmen dieser Konzerte sind das Ausgangsmaterial für dieses erste spezielle Tonic Drain Album. Die Aufnahmen sind entstanden durch eine Aufnahme direkt vom Hauptmischpult und danach ist dann nichts mehr bearbeitet worden, sondern halt zusammengestellt worden und jetzt als CD erschienen. Bevor ich weiter von den beiden erzähle, die nächste Aufnahme, World Dweller. Tonic Drain hat sich im Jahr 2000 gegründet in London und viele Konzerte in Musiklokalen, Radiosendern, öffentlichen Räumen, Galerien in Europa und Nord- und Südamerika gespielt. Wobei sie natürlich auch oft mit Musikerinnen aus den Bereichen experimentelle Elektronik, improvisierter Musik, Jazz, klassischer Musik und Avantgarde-Rock zusammengearbeitet haben, sowie mit Performance-Künstlern, Filmemachern, Malern, Amateurfunkerinnen und Winzerinnen. Die Instrumente, das, was Sarah Washington spielt, ist ein selbstgebautes Circuit-Bender-Instrument, also praktisch so ein Instrument, das die Impulse in so einen Feedback-Zirkel reinbringt und die sich dann durch die Regler je nach Instrument verändern lassen und neue Formen des Klangs daraus entstehen. Bei Knut Aufermann sind es eben die UKW-Radio-Feedbacks und Effekte, die er dazu benutzt. Und damit machen sie Konzerte seit diesem Jahr und 2005, 2006 war eben so eine erste Zeit. Sie sind ja eigentlich, da komme ich später dazu. Okay, gleich weiter mit einem neuen Track, der ebenfalls aufgenommen wurde wie der vorherige am 6. März im Raum 35 in Wien und der Track heißt Mount Brützel. Ein abruptes Ende von Mount Pritzel. Zu dem Duo. Das Duo, von dem wir jetzt die Musik gehört haben, hat eigentlich seinen Schwerpunkt in seiner Radioarbeit. Das hat schon eine Vorgeschichte. Und zwar Sarah Washington hat ab 2001 oder 2002 oder so genau weiß ich es nicht, beim Aufbau des Londoner Kunstradiosenders Resonance 104.4 FM mitgewirkt. Das hat sie dann beendet und die beiden sind praktisch als Wanderprojekt durch Europa getourt, um auf ihre, um ja, sich so einen Überblick zu machen. Und sie waren bei verschiedenen Medien- und Kunstfestivals, Konferenzen in Universitäten und einmaligen Veranstaltungen. Und haben immer wieder Radioprojekte gemacht mit dem, das kann man auch nachgucken, auf ihrer Webseite Mobile Radio. Mobile Radio haben sie am 18. September 2005 gegründet und damit sind sie 2 Jahre durch Europa getourt, parallel zu ihren Konzerten, von denen wir jetzt gleich nochmal ein Beispiel hören, und zwar Tesla Telephone Exchange. Das wurde am 15. Oktober 2006 im Ärztehaus bei dem Radio Revolten Festival in Halle an der Saale aufgenommen. Thank you. Ja, nach Tesla Telephone Exchange gibt es gleich einen nächsten Track, zwar die 8-Bit-Eishöhle, ein kurzer Track. Der wurde aufgenommen am 15. Januar 2006 bei einem Künstlergeburtstag-Event in Prag. Und ja, noch kurz zu Mobile Radio. Ist ein bisschen schwierig, die ganzen Projekte jetzt hier darzustellen. Am besten ist ein Blick auf die Webseite Mobile Radio Net, mobile-radio.net. Die ganzen Links finden sich auf der Klingding-Webseite unter hierunddar.com. Das sind dann die Einträge und ganz vorne dran ist der über diese heutige Sendung mit den Links zu den erwähnten Projekten von Sarah Washington und Knut Aufermann, unter anderem Mobile Radio, von dem wir später noch mehr hören werden. Jetzt erstmal die 8-Bit-Eishöhle.

Nach Mount Prützel haben wir Mao Tai Konzerto gehört. Eine Aufnahme vom 5. September 2006 im Blacks in Kopenhagen. Das sind alles Aufnahmen von Tonic Drain, von der CD Continuous Interruptions. Tonic Drain ist das Duo mit Sarah Washington und Knut Aufermann, die, da kommen wir später nochmal genauer darauf zu, am 11.10. bei der Präsentation ihr Projekt vorgestellt haben, zu dem sie dann im Jahr 2022 kamen, und zwar Radio Art Zone. Zusammen mit dem unabhängigen luxemburgischen Sender Radio ARA entwickelten sie ein Radioprojekt über 100 Tage vom 18.06. bis 25.09.2022 mit zwei täglichen Sendungen, einer 22-stündigen Radiokunstproduktion und einer zweistündigen Sendung am Mittag aus einer lokalen Küche. Die Sendungen sind alle auf Radio Art Zone dokumentiert. Es ist praktisch so eine große Webseite, wo dann ganz viele Kreise sind mit den jeweiligen Namen derjenigen, die eine Sendung gemacht haben. Und zusätzlich gab es noch vor wenigen Wochen eine Bucherscheinung, die den gleichen Titel trägt, Radio Art Zone, editiert von Sarah Washington, erschienen bei Hartje Kanz. Ein Buch von ungefähr 260 Seiten mit vielen bildlichen Darstellungen, vielen Texten von verschiedenen Soundartisten, Musikerinnen, Radiomacherinnen, die praktisch über ihre Arbeit da schreiben. Ist nicht unbedingt jetzt so im trockenen wissenschaftlichen Sinn, sondern mehr in so einer künstlerischen Herangehensweise mit Skizzen und auch Gedichten und ganz persönlichen Notizen zu dem jeweiligen Projekt. Dieses Projekt Radio Art Zone, das stellen Sie auch nachher noch in dem längeren Mitschnitt von der VMH-Präsentation vor, zusammen mit Mariola Brilowska, Günter Resnicek und Felix Kubin. Jetzt eine Aufnahme, die auch im FSK entstanden ist, und zwar am 18.08.2006. Da hatte ich die beiden zu Gast im Studio, und nach einem Set, wo sie zu zweit gespielt haben im Studio, den kann man nachher bei der Nachtschleife, in der Nachtschleife, der Klingding-Nachtschleife hören, ab ungefähr 0 Uhr. Das ist eine Nachtschleife von ungefähr 95 Minuten, dann wiederholt sie sich mit den ganzen Tracks, die jetzt zu hören sind, ohne die Sprechunterbrechung. Und da hört man auch den Track, der ist über 32 Minuten lang, fast 33. Jetzt hören wir einen kürzeren Track, und zwar spielen wir da zu dritt. Ich spiele da Altklarinette und ein akustisches Instrument und zwei elektronische. Hören wir mal rein. Thank you.

Thank you. Ja, das war der Mitschnitt von dem Studiokonzert am 18.08.2006 mit Sarah Washington, Knut Aufermann und Heiner Metzger, Altklarinette, der heute auch die Moderation macht. Und wir hören gleich einen Mitschnitt von der VMH-Präsentation Nummer 85 vom 11.10.2023 im Kunstraum Beek. Ich hoffe, die Stimmen sind ganz gut verständlich. Ich habe mich einiges darum bemüht, das irgendwie deutlich zu machen, was dort gesprochen wurde. Mit den Raumakustiken immer ein bisschen schwierig, aber es wird spannend mit den Studiogästen Mariola Brilowska, Günter Resnicek und Felix Kubin sprechen die beiden über das Projekt Radio Art Zone und das geht die nächste Stunde, die nächste Klingding-Stunde so. So, herzlich willkommen zur Präsentation Nummer 85. Das ist eine Reihe des Verbandes für aktuelle Musik in Hamburg. Vielen Dank für die Einladung, auch hier an Heiner und die anderen, die das gemacht haben. Vielen Dank auch an Beek für den tollen Ort, den wir hier heute Abend benutzen dürfen. Wir sprechen über das Großprojekt Radio Art Zone. Das ist, war das größte Fest der Radiokunst, was bisher stattgefunden hat weltweit. Und ich möchte kurz die Leute vorstellen, die hier sitzen, für die, die sie noch nicht kennen. Ganz außen, nein, in der Mitte, haben wir Günter Resnicek, dann Mariola Brilowska, Felix Kubin, Sarah Washington, ich bin Knut Aufermann und wir erzählen ein bisschen jetzt über dieses Projekt, was angefangen hat vor ungefähr 6 Jahren. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir ab und zu auch mal Englisch sprechen, weil gerade bei Sarah ist es einfacher für sie. Sie spricht zwar ganz gut Deutsch, aber ausdrücken kann sie sich besser auf Englisch. Wenn Übersetzung gebraucht wird, kann ich das probieren. Wir gucken mal so. Also es fing an vor 6 Jahren, vielleicht mache ich den Einstieg. Und zwar haben wir vor 6 Jahren, ich spreche jetzt von Sarah Washington und mir, Leute von der Radiostation, der luxemburgischen freien Radiostation Radio ARA kennengelernt. Und es war gerade angesagt worden, dass die Stadt Esch sur Alzette im Süden Luxemburgs europäische Kulturhauptstadt wird. Und wir haben also diese Frau Sandra getroffen und gesagt, wir hätten total Lust, was zu machen, radiomäßig. Und sie hat gesagt, wir auch. Und da ist das Projekt geboren. Und so einen kleinen Überblick über das, was da passiert ist jetzt im letzten Jahr, als Esch Kulturhauptstadt war, gibt vielleicht Sarah. Yeah, well, we had carte blanche, really, and Knut and I, we were involved in setting up a radio station in London called Resonance FM at the turn of the century, and since we left there, we became kind of radio station artists, in a way. Like, our thing became making radio projects. I mean, we do all sorts of different radio things, but one of the things we love to do is to set up unusual radio stations. So we've had several ideas over the years, but one of the ideas sitting in the back of our heads was to force artists to make durational radio. And we were thinking, first of all, I was thinking of asking them to make a week, to make each artist to make radio for a week. But they kind of got off lightly because we decided in the end to make each show 22 hours long. So we had a 100-day program in Esch, and every artist or group of artists, in the end it was about 200 artists that took part, some were in bigger groups, some were individuals, and we just said to everybody, please make a 22-hour radio show, however you like. Because for us, radio art is what the artists make on the radio, for the radio, with the radio. We've always resisted to have a definition of radio art, because if you say radio art is this, or this is the best example, or whatever, then that's what other people start doing. But for us, it's better that everybody does something different. So we asked the artists, not really knowing whether they would go for it or not, but luckily they nearly all said, were stupid enough to say yes. Did anyone say no? Did anyone say no? Yes, two or three people said no, yeah. Typically the people who said no were people who work much more with a lot of editing, you know, and they just saw 22 hours as this, like, time that they could never fill in their lifetime, you know, with their little edits, so, or they were too busy. But for everybody else, they had to come up with some kind of either a conceptual idea or a performance. Some of them were live performances. People came to Esch to do live performances, and some people built sound installations that ran for 22 hours, and they were sent live on the radio, and sometimes they would intervene in them. And for the other 2 hours, I guess people are wondering why it was 22 hours. The other 2 hours were for eating. We were fed up of doing projects where you never get fed, you know, or you work all day and you never have anything to eat. And we said, okay, we have 2 hours on air eating, but we want contact with the people in Luxembourg, so we'll go to different houses every day. So every day we went to somebody else's house or a different project, and everybody was mic'd up, and we just had, like, live lunch. Auf Deutsch, ja, ich glaube, die meisten haben verstanden, oder? Also, wie gesagt, die Idee war, es lief 100 Tage, es war ein 100 Tage Programm, jeden Tag anders, weil es war jeden Tag eine andere Künstlerin, ein anderer Künstler. Und wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich eine sehr starke UKW-Frequenz hatten. Das ist was, was für uns immer sehr wichtig ist. Und irgendwo hinzugehen und Leuten zu erklären, wir würden gerne mal eure UKW-Sender übernehmen für 100 Tage, ist nicht so einfach. Und wir hatten das große Glück, dass Radio ARA eine Frequenz besaß, genau in diesem südlichen Bereich Luxemburgs, die sie bisher noch nicht benutzt hatten. Also die hatten schon von den Behörden das bekommen, die hatten den Zettel in der Tasche, wir dürfen hier auf dieser Frequenz senden, aber die Infrastruktur war noch nicht da. Und weil wir 5 Jahre vorher schon mit der Planung angefangen haben, hat das dann auch funktioniert, dass dann zu der Zeit dieser Sender da war und wir also wirklich auf UKW senden konnten. Und da wir schon ein bisschen länger unterwegs sind in diesem Bereich, haben wir natürlich auch unseren ganzen Freunden und Bekannten gesagt, wir machen 100 Tage Vollprogramm. Wenn ihr Urlaub machen wollt bei euren Heimradiostationen, könnt ihr ja auch unser Programm übernehmen. Und das haben dann auch ein gutes Dutzend Radiostationen gemacht. Einige haben immer nur mal nachts ein paar Stunden übernommen. Andere haben ganze Tage, ganze Wochen. Eine Radiostation in London hat gleich gesagt, wir machen für 100 Tage komplett dicht und übernehmen euer Programm. Und dadurch haben wir auch international ein ziemlich großes Publikum erreicht. Also wir hatten über die 100 Tage sicherlich über 300.000 Hörer mit einem sehr, sehr experimentellen Programm. Und weil diese Einladung aus Hamburg kam, haben wir gesagt, für diese Vorstellung würden wir natürlich gerne die Künstlerinnen und Künstler, die wir aus Hamburg eingeladen haben, auch mit hierhin bringen und mit denen ein bisschen darüber sprechen, wo ihre Ideen herkamen, wie das funktioniert hat. Und das sind Günther Marior und Felix, die hier sitzen. Und ich spiele mal einen ersten kleinen Einspieler ab, dann wird das, glaube ich, schon klar. Als ich im Spätherbst des Jahres 2021 von Radio Artzone die Einladung erhielt, ein 22-stündiges Radiohörstück zu produzieren, frei in der Wahl des Themas und der Mittel, da dachte ich, das schaffe ich nicht. 22 Stunden, das kann man doch nicht machen. Und sagte zu. Günther. Warum? Ich werde jetzt hier als erstes an die Theke gebeten. Ja, aber das glaube ich. Ja, das stimmt. Also, du willst wahrscheinlich darauf anspielen, ob das Koketterie war oder echte Angst. Also, Eigentlich wollte ich absagen, aber meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen haben doch auf mich eingewirkt, dass ich es machen müsste. 22 Stunden, das sei genau meine Zeit. Die haben mir sogar gesagt, was ich machen soll. Also ich musste mir nicht mal mehr ein Konzept oder ein Thema ausdenken. Die haben mich auch ausgestattet mit Technik. Die haben mich angekleidet. Die haben im Prinzip alles für mich gemacht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe ein paar Nächte darüber nachgedacht, ob mir ein Konzept einfällt, das es mir irgendwie ermöglicht, die 22 Stunden einfach live abzuarbeiten und direkt aufzunehmen. Das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe dann einfach mehrere Themen aus meinem Themenkomplex Musik, improvisiertes Sprechen mit Humor und die Ornithologie zusammengenommen, also und habe mir dazu was überlegt. Soll ich da weiter gleich drauf eingehen oder wollen wir erstmal nicht? Du musst ja beim ersten Bild anfangen, nicht beim letzten. Ich muss ja was dazu erzählen. Ja, damit dem Mikro dahin, geh mal, das ist mit Kabel, geh mal dahin. Ah, ja. Geh mal da einfach hin, wie ein Wetterbericht. Okay, ich gehe jetzt, bin jetzt der Wettermann. Nein, also ich habe doch die, die Fotos nummeriert. Oh, you cannot see, okay, ich muss go back. Ich kann schon mal sehen, aber ich muss hier. Es hat nicht funktioniert mit dem, ja, ich hatte mir das überlegt, dass sie nacheinander von 1 bis 13 kommen und dann kann ich was dazu erzählen. Jedenfalls da war das Erste. Ja, es fängt an mit 1 und. Geh mal zum Foto. Das Erste war. Nee, ich gehe nicht zum Foto. Das ist das Erste. Das genau. Ist das Erste. Das ist mein Abzeichen, das hier auf meiner Jacke, auf meinem Revier auch zu sehen ist. Und zwar. Mein 22-stündiges Hörstück heißt Das Gelbe vom Pirol. Und der Pirol ist ein Vogel. Und zwar war es der erste sensationelle Vogel, den ich im Kindesalter zu sehen bekam, als ich meine erste Vogelexkursion gestartet hatte. Und seitdem hatte ich diesen Vogel nie mehr gesehen. Der kommt so im. Dazu muss ich sagen, der Zeitraum war. Abgabe des Hörstückes war Ende Juni oder Mitte Juni und Anfang Mitte Juni kehrte der Pirol erst nach Deutschland zurück. Und ich hatte mir vorgenommen, ihn zu suchen, aber war darauf gefasst, dass ich ihn nicht finden würde. Und das Ganze war so eine Art assoziative Reise durch die Städte, Natur, Halbnaturwelten. Und nächstes Foto. Also das ist der Pirol. Also man genau. Und dann ging es los. Schon im Winter bin ich losgezogen, habe das gesamte Honorar eigentlich für Reisen, Naturreisen verpulvert und war hier als erstes an der Nordsee. Und wie man sieht, ich wollte auch andere Vögel aufnehmen. Und wie man sieht, es ist schwierig, Vögel überhaupt zu finden, die man aufnehmen kann. Also auf dem ganzen Foto sieht man keinen Vogel. Nächstes Bild bitte. Hier bin ich in den Schweizer Bergen im Februar auf 3000 Meter Höhe in einem Gletscherkalb, ein gekalbter Gletscher, der nicht mehr existiert. Auch da kein Vogel. Hier kam der Winter nochmal zurück. Man sah überhaupt nichts. Also selbst wenn ein Vogel gewesen wäre, ich hätte ihn nicht gesehen und auch nicht gehört. Hartes Brot für Vogelsucher, auch in diesem Waldgebiet, wo man sieht da unten diese Wuschel, da hausen so eine Art Waldzwerge, die sich aber sobald man ein Mikrofon auf sie richtet, verstummen. Auch da kein Vogel. Oh, dann eine tote Bekassine in der Hamburger Tarnstraße. Der erste Vogel, den ich quasi gefunden und getroffen habe, allerdings so tot, dass er nicht mehr aufnahmefähig war. Also ich konnte ihn nicht mikrofonieren. Dann, man findet dann die Vögel an Orten, wo man sie gar nicht erwartet. Hier im Wohnzimmer meiner Mutter auf einem leeren Bücherregal. Das Kind darunter bin übrigens nicht ich. Das ist ein anderes Kind. Dann Fake-Vögel. Sieht aus wie eine, wie ein Rotkehlchen, ist aber ein etwas ausstaffierter Tennisball. Ist also auch gar kein echter Vogel. Nächstes Foto. Genau, das war nach meiner ersten Exkursion, als ich den Tirol gesehen habe als Kind. Ich bin das in der Mitte. Und meine Familie musste mit mir dann so eine Art Voodoo-Beschwörungsritual vollführen, dass ich diesen Vogel irgendwann mal wiedersehen könnte. Genau, das ist jetzt aus der Produktionszeit. Da war ich im Grenzbereich Österreich-Ungarn am Neusiedler See. Das ist ein Mekka der Vogelkundler. Und man sieht, die ganzen Vogelbeobachtungshütten sind voll mit Beobachtern aus aller Welt. Und was kommt? Und das bin ich in der Vogelpension Grüne Henne. Hinter mir ein heiliger Ibis. Ja, genau. Mehr Produktionsfotos aus der Zeit gibt es leider nicht. Wir haben wie gesagt, das Ganze ist eine gute Mischung aus teils bearbeiteten und verfälschten Naturaufnahmen bis hin zu kompositionsartigen Naturaufnahmen, gemischt und unterbrochen von Selbstgesprächen und improvisierten Telefonanrufen. Also mir war ja klar, dass kein Mensch 22 Stunden diese Sendung von mir verfolgen würde. Das heißt, ich habe damit gerechnet, dass vielleicht irgendwann zu irgendeiner Zeit irgendjemand dazuschaltet. Und ob er dann Musikgespräche oder reine Naturaufnahmen hört, ist quasi Zufall. Und die Mischung aus Humor, Musik und Natur, die geht eigentlich auch nicht zusammen. Also die findet, gibt es wenig Schnittmenge im Publikum, habe ich festgestellt. Habt ihr noch Fragen? Wir haben noch einen kleinen Ausschnitt. Ach so, noch einen Ausschnitt. Okay, ja, ich habe auch irgendwie so schlecht alles erklärt, dass man eine Vorstellung hat davon. Das ist im Nachtbereich der Sippe. Die ist nach Tageszeiten geordnet. Ich habe ihn direkt vor mir auf dem Ast sitzen sehen, nachdem ich ihn gehört habe. Auf dem er saß, war nicht sonderlich hoch, das war mein Vorteil. Und auf einmal tritt er nach außen und war in voller Pracht im Sonnenschein. Und heute erfüllt sich mein Schicksal. Hier in der Pension Grüne Henne. Ich wäre auch gern zu dir geflogen. Also das ist ein kleiner Ausschnitt gewesen. Als Sarah und ich 100 Künstlerinnen und Künstler angeschrieben haben und gefragt haben, wussten wir natürlich überhaupt nicht, was kommt als Rückmeldung. Und irgendwann wurde uns dann klar, dass wenn man mit so einer Zahl von 22 Stunden konfrontiert wird, dann gehen viele Leute weg von ihrem, ich sag mal, Tagesgeschäft oder so und gehen auf etwas, das eigentlich sie schon immer fasziniert hat. Das sind Hobbys oder andere Sachen, die ansonsten vielleicht gar nicht in der Kunst so unbedingt vorkommen, aber die dann, die wirklich das sind, wo man sofort sich überlegt, ja klar, da kann ich so viel Zeit mit verbringen, weil das interessiert mich wirklich. Also wir hatten wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Wir haben gedacht, es gibt ganz viele Sachen, die ähnlich klingen. Das gab es überhaupt nicht. Die Ideen waren alle unterschiedlich. Wir mussten niemanden irgendwo wegsteuern von irgendwas oder so, weil wir gedacht haben, wir haben es schon 10 oder 20 Mal. Und das war für uns eine große Überraschung, dass das wirklich so breit aufgefächert war vor uns. Ich muss noch zwei ganz kurze Sachen noch nachliefern. Also ich habe am Schluss den Tirol tatsächlich gesehen, an meiner letzten Station, und ich war viel zu lange weg. Ich habe es kaum noch geschafft, das ganze Ding dann fertig zu kriegen. Das heißt, ich habe ungefähr 60 Stunden Material angehört, habe gleichzeitig live ausgewählt und dann musste ich sozusagen das Material sich selbst ordnen lassen irgendwann, weil ich hätte es sonst nicht geschafft. Ich hatte ja nur noch 2 Wochen. Genau. Ja, also dann gut. Ja, gerne. Ich wollte auch nicht mehr zurückkommen, aber ich musste das. Nein, ist doch gut. Ich spiele gleich das nächste Stück, weil wir können gleich weitermachen. Das ist jetzt schon selbst erklärt, praktisch ein Trailer zu den 22 Stunden. Projizieren das von draußen nach innen. Von draußen? Ja, in die Landschaft. Weil man den nicht so gut sehen kann, haben sie mit Spezialkameras angebracht, so eine 360-Grad-Kamera. Und die dreht sich, und während der Zug fährt, und dann wird das in so einer Kuppel. Da gibt es da vorne so eine kleine Kinokuppel. Ich glaube, jetzt fantasierst du aber also. Doch. Das weißt du alles nicht, was das in dem Zug gibt. Das kann ja gar nicht sein, wenn draußen in der Landschaft eine Kamera steht oder ein Projektor steht und der Zug daran vorbeifährt, dann kann das Kino nur maximal ein paar Sekunden dauern. Ich habe geniale Einstellung jetzt gerade in meinem Studio. Ich habe mein Studio mit, ne? In diesem Restaurant. Ja. Ich nehme das alles mit. Das ist heutzutage so geil, das alles mitnehmen. Okay. Ja. Also das habe ich jetzt nicht verstanden, diese Idee. Ich glaube, die streichen wir mal wieder. Streiken? Streichen wir aus dem Konzept, die Landschaft wird von außen in den Zug projiziert. Nein, die Aufnahme von außen. Sie nehmen das gar nicht auf, sondern die übertragen das nur vom Äußere ins Innere. Aha. Ach so, per Bluetooth. Ja, die haben 360-Grad-Kamera hinter dem Restaurant. Ah, das ist so wie früher auf diesen Jahrmärkten, wo man diese 3D-Kinos. Genau. Das fand ich immer toll. Und wird der Himmel einfach so projiziert. Das war wie ein Trip. Das ist ein Trip. Das kannst du nur mit Drogen eigentlich in deinem Gehirn simulieren. Ja. Das machen manche mit Drogen, und hier kannst du das in dem Kino einfach ohne Drogen machen. Also hinter dem Kino. Aber wann geht die Vorstellung los? 20.30 Uhr. Dann habe ich noch genügend Zeit, hier auf der Behindertentoilette auf dem Sofa zu liegen und mich an der kleinen Minibar gütlich zu tun. Soll ich dir da was zu essen vorbeibringen? Ja, kannst du gerne machen, so um 18.30 Uhr. Königsberger Klopfschiff mit. Ja, das haben sie echt tatsächlich auf der Karte. Ja. Na dann. Ja, willkommen in der polnischen Hochzeitzugreise. Eine Reise zur polnischen Hochzeit von Hamburg mit dem Zug 22 Stunden dauert normalerweise immer, wenn man von Deutschland nach Polen fährt, weil erstens in Deutschland schon die Züge nicht mehr so schnell fahren und in Polen sowieso sehr langsam. Und die Entfernung ist 22 Stunden. Und währenddessen muss man natürlich sich unterhalten. Unter anderem mein Lieblings-Co-Moderator aus den vor 25 Jahren an meiner Seite, Günter Resnicek, den kann ich immer anrufen und der fährt immer auch mit, ne? Und geht auch auf meine Gedanken ein und mein Fluid und alles. Und das macht mir total Spaß. Ja. Ich kann mich erinnern, du warst, ich glaube, die allererste, die uns eine Idee geschickt hat. Also wir haben natürlich nicht diese 100 Einladungen an einem Tag rausgeschrieben, aber so innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und von dir kam sofort zurück, polnische Hochzeit. Polnische Hochzeit dauert mindestens 3 Tage und da kann ich das noch zusammenstellen. Wir haben als erstes gedacht, du bist tatsächlich auf eine Hochzeit eingeladen und wirst die da irgendwie mitschneiden und dann gehässige Bemerkungen machen. In gewisser Weise. War ich auch eingeladen, aber dann kam Corona dazwischen und kam ich nicht an. Also das ist tatsächlich, hatte ich davor hinzukommen. Irgendwie kam ich nicht an, weil mein erster Gesprächspartner krank war. Also, und außerdem, ja, es ist sehr schwer, irgendwie da hinzukommen. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich da hinfahre und das dort aufnehme. Und dann war ich schon vorher da, irgendwie bei den Leuten, wo ich eigentlich das aufnehmen wollte. Ach, ich dachte eigentlich, das wird nicht so geil wie... Es hat sich so verändert alles in dieser Zeit, ja. Dann habe ich mein Konzept geändert, weil letztendlich, ja, ich bin ja auch mein Chef. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich so lange hinfahre. Und wenn man sich diese ganze 22 Stunden anhört, während ich ich erkläre jetzt den Inhalt, weil das kann man sich sogar online anhören, polnische Hochzeit, bei euch gibt es ja auch so Link und ich habe das selber auch auf meinem Soundcloud-Kanal, polnische Hochzeit, Mariola Plowska Soundcloud, findet man. Und zwar, ich fahre dahin und währenddessen rufe ich verschiedene Leute an, beziehungsweise so, als würde ich mich mit Juroren unterhalten, die entscheiden sollen, ob das der Begriff polnische Hochzeit in das als Kulturerbe, europäisches Kulturerbe aufgenommen wird. Weil ihr seid schon so drauf reingefallen, weil Leute denken immer so wie türkische Hochzeit, ja, polnische Hochzeit ist total geil. Aber es ist letztendlich genauso wie in Deutschland, es ist alles irgendwie ganz anders heutzutage. Und letztendlich, wenn man da hinkommt, ist es doch nicht so geil. Und Musik ist auch ganz schlecht oder weiß was ich. Und deswegen habe ich verzichtet darauf und unterhalte mich mit den Leuten und zeige ich denen Videos. Ich habe dann, man kann ja auf YouTube, die nehmen die polnischen Hochzeiten auf, die Leute. Also das ist so richtig schlimmes Zeug. Ne? Und dann habe ich mich mit den Leuten unterhalten, sie sollten sich das angucken, ob das jetzt wirklich ein Kulturerbe ist. Ja? Weil man denkt immer, das ist eine ganz geile Sache. Ja? Polnische Hochzeit, wie überhaupt Hochzeit. Ne? So, Hochzeit. Da hast du eine ganze Menge Leute dabei gehabt. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das noch... Ja, aber die sind alle nicht auf den Fotos, aber die Fotos, die ich ausgesucht habe, das hängt mit... Jetzt werde ich... Das ist doch der Mitarbeiter von... Das bin ich doch gar nicht. Das ist doch nicht meine Fotos. Nein, da sind deine Fotos. Das habe ich gar nicht geschickt. Ich habe die nicht geschickt. Das habe ich geschickt? Ja. Ja. Aber wie sagt man... betrunken am Rechner. Das ist zum Beispiel die letzte Sprecherin, Claudia Basrabi, die ist aus Berlin. Das ist meine Tochter Gloria. Das sind alles diese Sprecher. Genau, aber so langsam. Das ist auch meine Tochter Vela, die hat Musik gemacht. Das war dieser Trailer. Und das ist Felix Kubin, der war auch ein Juror. Dass man als Juroren in diesen Gesprächen auf polnischer Hochzeit als Weltkulturerbe aufgenommen werden soll. Der guckt sich gerade das Video an. Das ist Günter Resnicek, ein Stil aus dem Musikvideo, was ich gemacht habe mit unserer Zusammenarbeit Musik Ego Mein Alter. Und mit denen arbeite ich schon seit 20 Jahren, 25 Jahren. Also ich habe mich nur unterhalten mit Leuten meines Vertrauens. Nicht mit fremden Leuten, sondern mit Leuten, wo ich dann so abgehen kann. Wo ich dann erzählen kann, ja, da ist ja eine Kuppel, da ist ein Zug und so weiter. Also wo ich mich dann entfalten kann, ohne Skript. Und das ist auch einer, Ludger Dünnebacke, und das war auch ein Sprecher in diesem 22 Stunden, aber ich habe eigentlich nur 8 Stunden gemacht, 9 Stunden gemacht. Ich habe das gestreckt. Und das ist zum Beispiel Felix Kubin, Mariola Pilowska und Günter Resnicek 1984, glaube ich. 94. 94. Das war Triptychon, ja. Triptychon. Und das war auch 94. Das sind unsere, also da haben wir angefangen, Radio zu machen. Und das ist schon 2013. Das ist aus einer Lesungsperformance. Also sozusagen so ein Potpourri von den Leuten, die auch gleichzeitig gesprochen haben. Ja. Es gab auch eine ganze Menge Musik. Musik war, genau. Selbstgemachte Musik. Wo kam selbstgemacht, ja, selbstgemacht. Ja, natürlich, klar. Auch von meinen Kollegen, mit denen ich schon seit 25 Jahren arbeite. Unter anderem am Anfang war das aber meine Tochter, die ist aber 19. Und dann von Günter Resnicek, ja, von sogar hier sitzt auch im Publikum Richard von der Schulenburg und Felix Kubin und wer war da noch? Und Jürgen Heil, also mehr habe ich nicht. Nee, das reicht aber auch. Habe ich selber auch gemacht, ein paar Sachen habe ich selber gemacht. Und genau, und das ist so ein Trip, so eine Reise. Und aber ich empfehle trotzdem, aber nur wenn ich Leute begleite, zu einer polnischen Hochzeit zu fahren. Das empfehle ich schon. Gab es ein Ergebnis, ob das jetzt aufgenommen werden soll oder nicht? Ergebnis? Am Ende, ja. Ich verstehe die Frage nicht. Ein Ergebnis, ob das Kulturerbe werden soll oder nicht. Also ja, also das war jetzt so selbst inszeniert. Tatsächlich konnte man das einreichen. Ne? Also so, ich glaube, es ist schäbig. Polnische Hochzeit ist ganz schön schäbig. Also das kann man nicht machen. Weiß ich nicht. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass es so jemand eingereicht hat. Und jetzt muss man das beurteilen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ist das wertvoll? Also ich stelle jetzt so Fragen. Also außer dieser 3 Tage, angeblich in 3 Tage. Also ich habe es gehört, zum großen Teil im Schlaf, weil wir haben natürlich das ganze Festival die ganze Zeit geleitet. Und ich habe aber immer so ein kleines Transistor rein und das lief die ganze Zeit. Und ich bin also mit dir zugefahren. Und ich würde sagen, lieber nicht. Ja, ich war ja eigentlich gar nicht hier angekommen auf diese polnische Hochzeit. Aber ich habe mir das so super vorgestellt, wie ich da hinkomme. Und dann hatte ich gar kein Auto, ich habe gar keinen Führerschein. Günther wollte da nicht hinfahren. Ja, der hat gesagt, der fährt da nicht hin. Das hast du gesagt. Ich war im Wald. Das hat... Ja, nein, da warst du gar nicht im Wald. Nein, du hast keinen Bock gehabt, da hinzufahren. Wir wollten da. Ich war im Hygienemuseum Dresden, in Kinderkrankenstation. Ja, aber alles auf jeden Fall. Ja. Auf dem Weg nach Polen. Das und war du alles bist nicht gekommen. Ja, das war alles. So war es nämlich. Wir haben wirklich. Ich hatte keinen Fahrer einfach. Und tatsächlich war ich dann später, wo die Hochzeit auch stattgefunden hat. Ich war so froh, dass ich nicht meine Mikrofone da hatte, weil es wäre alles kaputt gegangen. Also, nee. Und ich habe mir das alles so vorgestellt. Fantastisch. Super Überleitung auch zum nächsten Aufnahme. Es gab gar keine Vorstellung von dir. Also es gab noch einen anderen Ausschnitt, genau. Weil ich habe alles immer, ich mache immer so alle Dinge, bevor ich mich anziehe. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe nur von der Orgel. Komm herein, pass auf, es ist im Moment total stressig für mich, weil ich muss jede Minute die Zeit ansagen. Ja, ich gucke jetzt mal, ob das hier funktioniert. Ich habe den nämlich jetzt programmiert hier. Ja. Achtung. So, das heißt 10 Sekunden vorher. Meinst du, es reicht? Es ist 14.04 Uhr. Ach so, am Anfang. Ja, 14.04 Uhr. Dazu muss man sagen, die Sendungen fingen immer um 14 Uhr an und liefen die ganze Nacht durch bis mittags am nächsten Tag. Und dann gab es diese 2 Stunden Kochsendung und dann ging es weiter mit dem Diskurs. Ja, also da war nichts vorgestellt, sondern das war alles echt live. Das war alles echt. Vor Ort. Ja, ich bin ein pathologischer Prokrastinator. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich das mal wirklich untersuchen lassen sollte, warum ich so Schwierigkeiten habe mit Abgaben und mit auch bei Verabredungen. Also ich bin schon viel besser geworden, aber ich führe einen Kampf gegen die Uhr. Und dann dachte ich, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um das zu heilen oder zumindest mal zu untersuchen, ist, dass ich selber die Zeitansage mache. Ich habe auch früher als Kind, ich habe mich zeitweise sehr gelangweilt und deswegen habe ich auch angefangen, selber Musik zu machen zu Hause. Ich habe manchmal einfach die Telefonansage angerufen und mir das ganz lange angehört. Und da dachte ich, sowas könnte man doch auch als Live-Ansage machen. Also eine menschliche Zeitansage. Und der erste Plan war, dass immer einmal in der Minute die Zeit angesagt wird. Und dann habe ich mal so einen Test gemacht und bin fast wahnsinnig geworden. Weil es so ein kurzer Takt ist, dass man eigentlich über nichts reden kann. Und man kann sich ja nicht mehr anziehen oder irgendwie was, einen Kaffee machen oder so, weil man ständig immer diese Uhr im Auge haben muss. Und die Rettung waren dann zwei Dinge. Das erste war, ich habe das gestaffelt. Also das heißt, die ersten zwei Stunden, glaube ich, ist immer eine Minute der Takt. Und dann habe ich das auf 2 Minuten verlängert, dann auf 3. Und irgendwann sind es, glaube ich, 6 Minuten am Ende. Und weil ich habe überlegt, ich kann so eine Sendung nur machen, wenn das etwas ist, was ich live mache. Also am Stück. Und dann habe ich meinen Freund Olsen gefragt, der gerade in Hamburg war, ob der gegen eine lausige Bezahlung immer diese App bei sich hat, auf der dann immer so ein Geräusch kam. Jetzt war das eine Klingel, die hat das immer angemeldet, dass man in 10 Sekunden die Zeit ansagen muss. Und er hat sich dazu bereit erklärt. Und dann habe ich gesagt, Olsen, ich weiß noch nicht genau, was wir machen werden, aber wir fangen bei mir in der Wohnung an. Vielleicht spiele ich ein bisschen was auf so einer Orgel, die ich mal so geschenkt bekommen habe, so eine Grand Théâtre de Mille, eminent, so eine riesige Orgel. Aber das war natürlich auch schnell langweilig. Und dann sind wir einfach rausgegangen und sind auf den Hamburger Dom gegangen. Hast du da die Aufnahmen? Das war die sogenannte wilde Maus. Das ist eigentlich so ein Ding, das soll eigentlich so Kinder anlocken. Aber ich muss sagen, das ist die schlimmste Achterbahn, die es gibt. Weil diese Looping-Achterbahn, da sitzt man so richtig gut eingeklemmt und so und fühlt sich total sicher. Und in der wilden Maus ist das so, dass man eigentlich überhaupt man hat kaum so ein Geländer, man sitzt da total unsicher. Und die macht so, man fährt ziemlich weit oben und macht so ganz starke, schnelle Wendungen in so Zickzacklinien. Und alle haben da total Angst. Und jetzt, der mit der hohen Stimme, das war mein Freund Olsen, der hat natürlich auch vergessen, dann die Zeit anzusagen. Es war auch in so einem anderen Ding, das hieß Skydance oder so, das ging so 50 Meter hoch. Da hört man auch richtig, wie ihm die Muffe sausen geht oder wie das heißt. Und dann hat er einmal schreit er so, oh, die Zeit, warte mal, und so, und schreit das so da so rein. Aber das war zum Beispiel ganz gut, weil es auch vom Sound her ziemlich gut war, diese Fahrt. Jetzt musste ich mir überlegen, wie kann ich das eigentlich aufnehmen, ohne die ganze Zeit mit so einem Mikro rumzulaufen. Und habe mir dann es gibt so Mikrofone, die kann man sich in die Ohren reinpacken, von der Firma Soundman aus Berlin. Und dann hat man fast so einen 3D-Sound-Effekt. Aber bei der geringsten Böe rumpelt das halt total. Und deswegen haben die dann diese absurden Mickey Mouse-Ohr-Windshield daraus gebracht. Das ist also total professionelles Equipment. Man macht sich das so über die Ohren rüber und dann hat man eigentlich ziemlich gut isolierten Sound, also kein Windgeräusch, aber man sieht natürlich komplett wie ein Idiot aus. Damit bin ich eigentlich den ganzen Tag rumgelaufen. Ja, als ich das Foto gesehen habe, fiel mir dann auch wieder ein, da war ja was. Ne? Auf einmal sieht man die Massen wieder, man hat sie ja schon da vergessen. Ja. Und das war natürlich für uns eine Sache. Wir waren seit 5 Jahren an diesem Projekt dran und auf einmal kommt diese Pandemie. Und die Frage ist, wird das überhaupt was? Also die europäischen Kulturhauptstädte in dem Jahr davor, die sind einfach verschoben worden auf 2, 3, noch mehr Jahre. Und wir haben dann überlegt und dann haben wir gedacht, naja, aber wir machen ja Radio. Und Radio ist total super. Da kann sich keiner anstecken. Da ist man ganz nah an den Leuten dran, aber trotzdem meilenweit entfernt. Und ich glaube, wenn das so weitergegangen wäre, wäre das einzige Projekt gewesen, was überhaupt hätte laufen können. Und wir haben natürlich dann Glück gehabt, dass sich das alles ein bisschen gelegt hat und ja auch im Sommer unterwegs waren. Aber ja, es ist eine gute Erinnerung, wie das damals war. Aber dann sieht man auch nicht, hast du das Gefühl gehabt, es ist nicht mehr ganz so peinlich, weil Leute dein Gesicht nicht sehen können mit diesem Puschelordner? Nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber in dem Moment, wo ich solche Aufnahmen mache, also ich habe ja auch viel Hörspiele und sowas gemacht und ich habe auch für Hörspielaufnahmen manchmal auf einer Verkehrsinsel gekniet und sah aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein Gottesanbeter oder so. Das ist mir dann in dem Moment egal. Mir geht es nur darum, dass ich eine gute Aufnahme bekomme. Also wenn es albern aussieht oder so, das stört mich eigentlich. Es steht hier. Ja. Also auf dem Dom war halt extrem viel los, soundmäßig. Das ist ja eine unglaubliche Soundkulisse. Das merkt man eigentlich erst, wenn man sich das hinterher anhört. Aber ich war auch in einer Ausstellung von diesem, wie hieß der so und so, Sachs oder so. Der hat da so eine Mondlandschaft nachgebildet. Thomas oder wie so? Ja. Der hat so eine Mondlandschaft da nachgebildet und eigentlich diese ganzen Lande, also so Mondfahrzeuge und sowas, alles so aus so Holz und irgendwelche so Trash-Teilen zusammengebaut. Das war auch ein ziemlich schöner Abschnitt. Und dann nachts habe ich halt die ganze Zeit bei mir im Studio zugebracht und habe so Whisky getrunken und habe angefangen, so ja, Musik zu machen, wie man das eigentlich sonst nur macht, wenn man ganz langsam da mal so Sounds einstellt und dann hinterher nimmt man davon vielleicht 3 Minuten. Aber das ging dann natürlich über mehrere Stunden. So. Meine Damen und Herren, 6 Uhr. Es gibt keine Nachrichten. Alles bleibt beim Alten. Wir richten uns nach vorne. Wir ignorieren alle Nachrichten der Vergangenheit. Ich möchte jetzt eine große Gedächtnislöschung auslösen. Die wird sich für ungefähr 1 Minute hinziehen. Und danach sind alle Erinnerungen nur noch verblasst. Freundschaften und Feindschaften werden verblassen und uns allen die Möglichkeit geben, ein neues Miteinander anzufangen, ohne vollständig vergessen zu haben, wer wir sind. Ich starte das genau jetzt. Das hat auch funktioniert. Ich habe danach vergessen, auf wen ich sauer war. Und dann morgens bin ich dann zum HNO-Arzt gegangen und habe so einen Hörtest gemacht. Und ich glaube, ganz am Ende bin ich in so einen Gänseschwarm hineingelaufen. Weil ich nämlich vor dem ein bisschen Angst habe. Aber es war so eine Mutprobe. Die haben mich mal angegriffen, als ich in Kanada war. Kanadische Wildgänse, sehr aggressiv. Aber da hört es dann auf. Dann weiß man nicht, wie das Ende ist. Du hast es überlebt. Ja, man muss aber auch vielleicht mal zu euch beiden sagen, dass ihr ja, glaube ich, mindestens 1,5 Jahre oder 2 ohne Wohnsitz nur quasi als mobiles Radio durch ganz Europa gezogen seid. Ne? Das ist ja, dagegen sind ja die 22 Stunden dann auch eher lächerlich. Ja, wir haben ja nicht die ganze Zeit gesendet, aber es ist natürlich eine Idee, die ist schon so ein bisschen zu groß eigentlich. Aber dann auf einmal doch wieder nicht, weil es ist, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wenn man Performer gewöhnt ist, auch mal längere Sachen zu machen. Dann denkt man so, 6 Stunden, das kann ich abschätzen, 8 Stunden, das ist sehr lang, aber das kann ich abschätzen. Und man hat dann so ein falsches Gefühl und denkt, 22 Stunden, so viel länger ist das ja auch nicht. Und das, ich meine, Sarah und ich haben beide auch jeweils eine Sendung gemacht. Also wir haben uns nicht rausgestohlen und gesagt, das müssen wir jetzt auch anders machen, sondern wir haben es auch gemacht. Und wir sind auch an diesen Moment gekommen, wo wir gedacht haben, mein Gott, jetzt ist erst die Hälfte um. Wie kann das sein? Ja. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Habt ihr untereinander auch gesprochen zwischen euch, wie es läuft? Oder wart ihr dann auf eurer eigenen Schiene? Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe das dann ganz alleine für mich regeln müssen. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin auch bei dir in deinem Hörspiel. Du hast mich auch angerufen. Ja, oder natürlich, aber du wusstest nicht, wann und wo ich dich einbaue. Felix, bei Felix bin ich auch drin. Ja, ich bin bei dir drin, aber du hast das Ganze. Also wir haben uns gegenseitig angerufen. Ja. Und das Ganze... Damit, aber nicht beim schön. Eintüten. Beim Eintüten waren wir alleine. Ah, nee. Bei mir also nee, ich muss auch sagen, dass ich Günther dazu überredet habe, dass er sich bei euch bewirbt. Ich muss sagen, nach 12 Stunden... Er hat gesagt, das schaffe ich nicht. Das hat er auch vorher gesagt. Aber nach 12 Stunden wurde es bei mir richtig einfach. Bei mir war es eher der Anfang. Die erste Minute war die härteste, glaube ich. Dann habe ich erstmal eine halbe Stunde Einführungsrede gehalten, damit schon mal was... weg war, aber bei 12 Ich muss auch sagen, dass das ein sehr großes Projekt ist. Ein großes. Das ist auch dein längstes und größtes Projekt. Nee, weil ich bin nur bei 9 Stunden. Achso, du warst in nur 9 Stunden, hast du ja genau. Das also ist dann ich, einfach. Bei, von mir ist das ist dann einfach noch gelobt. Immer nee, andere Enden. Es war nicht gelobt, weil ich hatte ja diese Träume, als ich. Ja, und das kann man so machen. Du hast das alles richtig geprüft. Und dann kam, gehört, ne? und dann kam tatsächlich, da kam was, das kannte ich schon. Da bin ich um 5 Uhr morgens aufgewacht und dann kam eine Szene von Mariola und die kannte ich schon. Und dann dachte ich, aha. Aber da war ein anderes Ende. Und dann war ein anderes Ende. Ja, ja, ja, war nicht wahr. Knut, was mir noch aufgefallen ist. Dann hatte ich das Ding fertig, habe es geschickt und dann kam eine Antwort. Das ist doch 3,5 Minuten zu kurz. 3,5 Minuten. Ich musste dann noch 3,5 Minuten dran basteln. Ich dachte mir, auf die 3,5 Minuten kommst du jetzt auch nicht an. Nein. Ja, das ist so, wenn man Computer damit füttert, dass das ausspielen. Ja. Also das ist für uns immer eine ganz wichtige Sache, dass die Technik funktioniert. Also experimentelles Radio heißt ja für uns, dass sind gerne Experimente und das waren ja alles Experimente, aber auf der technischen Seite sollte bitte alles funktionieren. Und das hat es auch. Und es ist gar nicht so trivial, 100 Tage Radio praktisch ohne Techniker oder irgendwas. Also wir hatten zwar ein paar Leute für diese Küchensendung und so, aber im Endeffekt waren wir beide, die das Ganze gestemmt haben. Und das ging ja nicht nur in Luxemburg über den Äther, sondern wie gesagt auch in 12 anderen großen Städten auf der Welt. Und wir, uns hat es dann sehr gefreut, als wir dann Rückmeldung bekommen haben. Also wo die Leute gesagt haben, oh, fantastisch. Eine Rückmeldung kam zum Beispiel aus England, aus London, wo ein Sender uns komplett übernommen hat. Und in der Zeit, wo wir aktiv waren, ist die Queen gestorben. Und dann gab es so ein nationales Protokoll, wo dann praktisch allen Radio- und Fernsehstationen gesagt wurde, was für die nächsten 7 Tage gespielt wird. Was man auf keinen Fall machen darf. Es gab praktisch Trauer bei uns noch. Außer bei uns, da wurde halt mittags gegessen und am Nachmittag kamen dann irgendwelche seltsamen Ideen. Ja. Und dann kamen wirklich Nachrichten, die haben gesagt, wir halten es nicht mehr aus. Dieses Trauergedöns, diese Gleichschaltung und ihr seid der einzige Sender, der irgendwie hier was anderes lief. Und eigentlich ist uns völlig egal, was es ist, wir hören alles an. Und das sind dann so Sachen, wo man merkt, es hören tatsächlich noch eine ganze Menge Leute zu. Und ich weiß, dass wir auf dem Papierliebhaber-Festival kam ein Mann auf dich zu. Ich weiß nicht, ob du den kanntest, aber der hat gesagt... Nee, den kannte ich nicht, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist der Einzige, der das ganze Ding am Stück durchgehört hat, weil nicht mal ich habe das am Stück durchgehört. Ich habe natürlich editiert und so, aber ich habe das keinmal komplett durchgehört. Aber er hat gesagt, er hat sich komplett angehört und hat zwischendurch ein bisschen geschlafen, ist dann wieder aufgewacht. Ja. Und er ist zur Arbeit gegangen und hat sich seinen Knopf ins Ohr getan. Ja. Und hat tatsächlich normal gearbeitet und hat dann sich in den Raum gemacht. Das war übrigens auch technisch gar nicht so leicht, weil ich habe es natürlich nicht geschafft, das an einem Stück aufzunehmen, sondern ich habe das, glaube ich, habe zwei oder drei Sessions, die aber auch immerhin schon sehr lang waren, aufgenommen. Aber dann musste das ja in einem Timing genau passen. Und dann habe ich zum Beispiel ein bisschen geschummelt und einige Aufnahmen 2-3 Stunden früher gemacht und musste dann aber immer die anderen Uhrzeiten ansagen. Und dann musste ich das hinterher auch genauso schneiden. Und wer so diese Schnittprogramme kennt, weiß, ab 2-3 Stunden wird es ganz schön schwierig, so in Logic oder so Pro Tools, da so eine riesen Session reinzuladen. Das ist ja ewig lang dann, dieses ganze Ding. Das war schon ganz schön schwierig, muss ich sagen. Also wir danken euch nochmal im Namen von Sarah und mir, dass ihr so tolle Sachen gemacht habt. Es ist wirklich das Hamburger Triumvirat und hat sehr viel Humor reingebracht, wo wir auch wirklich sehr viel Rückmeldung gekriegt haben. Die Leute haben Spaß gehabt dazu. 22 Stunden gelacht. Hier ist noch jemand. Um das zu bereichern, hier ist zufällig noch einer aus diesem Projekt, Michael Klöchkon. Vielleicht kann er bitte kommen und noch ein paar Worte sagen, weil das eine ganz andere Geschichte ist. Bitte. Michael, er ist nur ganz zufällig, deswegen nicht auf dem Plakat, aber er kann bestimmt. Vermiete dir meinen Stuhl. Hallo, guten Abend. Ich bin nur hier, weil ich so ein Fan von euch bin. Ja, aber du hast. Erzähl. Ja, also wir haben, Sarah und Knut haben Marie und mich eingeladen, ein Projekt teilzunehmen. Und wir haben überlegt, ja, machen wir Performance. Und der Unterschied war, dass wir uns zurückgenommen haben. Wir haben 70 Soundchecks aufgenommen von Bands. Und es ist auch eine Künstlerin da, Tintin. Marie hat dich in Malmö aufgenommen beim Inkunst Festival. Und da gab es den tollen Moment, du hast in einem Hinterhof Posaune gespielt, dein Soundcheck war einer der kürzesten, aber dann kam ein Schwarm Möwen, der hat den Sound übernommen. Und das war einer der ganz frühen Soundchecks. Da dachten wir, da hatten wir noch 3 Monate Zeit, um was mit dem Projekt zu machen. Aber dann wussten wir, okay, das ist gut, das geht. Und dann ging es los. Dann haben wir Bands angeschrieben und 75 Bands. Zwei haben nicht geantwortet. Melt Banana war dabei, die wollten nicht. Die haben abgesagt und alle anderen 72 haben gesagt, ja geil, kommt vorbei. Und dann hatten wir plötzlich 200 Stunden Material. Und haben das dann, weil wir sind immer auch 2 Stunden früher gekommen, haben so alles aufgenommen, was da so passiert ist. Und wie man so ein Kabel hier so einsteckt und wie die da so klicken und wie die Kabel auf den Boden kommen. Und das waren die unterschiedlichsten Orte, von der Stubnitz bis zur Musik gebaut in Amsterdam und dann hatten wir aber das Gefühl, wir machen dann nur so ein vorproduziertes Stück und haben dann Sarah und Knut angerufen und haben gesagt, irgendwie, wir wollen so ein bisschen einen Live-Charakter in das Ganze auch reinbringen und dann haben die beiden gesagt, ja, okay, dann machen wir einen Chat und dann habt ihr das organisiert für uns, das über P-Note. Dann hatten wir Fans, dann hatten wir Leute in Australien und in Minnesota, die dann zu verschiedenen Uhrzeiten dann da sagen und so, was getippt haben in den Chat. Leider ist der Chatverlauf verloren, aber das hat so ein bisschen Aufregung gegeben. Aber ich kann sagen, ich bin Fan von Soundchecks und oft sind die besser als die Konzerte. kann schon mal passieren, nichts gegen die Musiker, aber wenn man dann so einen 4 Stunden Soundcheck sich anhört, dann geht man auch nicht mehr aufs Konzert. Und wir waren auch wirklich konsequent, sobald sich irgendwas angehört hat wie ein Lied, haben wir sofort so stoppt. So jetzt kein Sound. Und ja, also es ist ein experimentelles Musikstück geworden. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Schön, aber sag doch bitte jetzt, sag doch jetzt einfach, wo man das anhören kann, die ganze Sache. Genau. Also, wir haben es tatsächlich geschafft, das Ganze zu archivieren. Das war gar nicht so einfach, weil das sind 300 Gigabyte an Volumen und wenn man die ins Netz schiebt, dann muss man auch einmal ganz viel Geld zahlen. Das haben wir jetzt für die nächsten 10 Jahre gemacht. Also für 10 Jahre kann man das noch hören, wenn man das nachhören möchte, auf radioart.zone. Das ist die Webseite. Wer noch nicht da war, kann man sich angucken. Man kann die ganzen Künstler aufrufen und jeder Künstler, jede Künstlerin hat eine eigene Seite. Und da gibt es einen Player. Und der Player ist ungefähr so lang, das sind dann 22 Stunden. Und weil wir den Leuten die Möglichkeit geben wollten, dass sie halt an bestimmte Stellen springen können, gibt es daneben einen kleinen Uhrkasten und da kann man genau Stunde und Minute und Sekunde eingeben und dann springt man zu diesem Punkt. Ansonsten kann man nie das finden, was man gerne möchte. Also kann ich empfehlen, für 10 Jahre wird es noch online sein. Wie heißt es nochmal bitte, weil Sie haben keine Stiftung. Ja, radioart.zone. Zone mit Z. Zone. Zone. Zone. Radioart. Das ist das Buch. Zone. Ja. Und jetzt der Grund, warum wir das Ganze hier machen durften und hier eingeladen wurden, war nicht nur das Festival, was nun vorbei ist, sondern auch diese Publikation, die vor einigen Wochen bei Hartje Kranz herausgekommen ist. Ein gleichnamiges Buch. Es ist allerdings kein Katalog, wie man sich das vorstellen könnte, sondern es ist ein ganz neu geschaffenes Werk zum Großthema Radiokunst. Herausgegeben von Sarah Washington. Und dieses Buch ist eins der ersten und wahrscheinlich das schönste Werk zu diesem Thema, sage ich einfach mal so. Und I think we now need to switch to English, because I think it's important to understand why after this festival you decided to make a book. And a book that is has a lot of contributions by the artists of the Origin Festival, but actually has all new contributions. Yeah, it's a long time coming, really, because we've been working in radio art for, I don't know, since the late 1990s. And over that time, you know, there have been a few publications about radio as art, but they tend to be either very academic, or we had one after a previous festival we did in Haller in 2016, which was a lot of long articles about people's perspective on radio from a lot of different viewpoints. But I thought that the art world was really missing an art book about radio. So something that anybody who was interested in art would pick up because it's a beautiful object and then hopefully somehow get immersed in this wonderful world of experimental radio. And so when we planned the festival, I always had a budget in there to make a book. Right from the beginning, I said, you know, I want to set some money aside. I want to make a really nice production. And then at the festival, you're so busy, you know, you're doing so many things. And, you know, time went on. And at the end of last year, I didn't even have a publisher ready. But I'd had a recommendation from somebody. They'd given me a contact to somebody at Hatia Kant, and luckily the production manager there said yes, like the idea, we'd done a book before, so they had a lot of trust in us. And yeah, that's from Misha. Yeah, and just everything came together, you know. It was just the right thing at the right time. I mean, people, what's been really satisfying since, because the idea was to try to bring radio into a book. I mean, it's an impossible task. You would imagine it's an impossible task. So I started with an idea of taking a few of the live radio shows where artists had spoken more or less continuously for 22 hours and to thread them through the book as a continuous conversation. That was the initial idea. And then to bring other materials in between, which were new. I asked everybody for new material, because people had given their photos for the website and things like that. But I said, no, this is a new artwork. It's a new thing. It's not a documentation of the festival. The book should be an artwork, and please give me a photo or a picture or a text. Felix wrote a really beautiful little text, which people love, apparently. And people wrote poems and gave their ideas on radio and different images. And so it was a lot of material. And I worked with one of our artists who was in the Tate Beatles, a family member of the Tate Beatles, Lloyd Dunn. He's also a designer. So he was able to help me realize all these ideas and bring them onto paper. And it was just one of those magic occurrences where you can just say, okay, you can do whatever you want, however you want to do it. And I didn't really think about it much. I just worked really hard. My brain was spinning really fast, and yeah. Everything I wanted got into the book, and now people are telling me, people in the radio world are saying this is really bringing something from radio onto paper. So yeah, it's very gratifying, and some people have even said to me, that's the book I always had in my head. So that was like the best compliment ever. And I have a few copies here. We couldn't bring many, so you have to run to us at the end if you want one. Questions. Yeah, we also open this to questions now. If anybody wants to know anything specifically about the book, there is one you can look at. If you have any questions to those four that produce shows, or you want to know how the hell you can organize things like this, it's an open. Ja, soweit der Mitschnitt der Präsentation Nummer 85, die am 11.10. im Kunstraum Beck stattgefunden hat, mit dem Künstlerduo und den Radiomachern Sarah Washington und Knut Aufermann sowie Mariola Prilowska, Günter Resnicek und Felix Gubin, und dann kam noch Michael Glöfkorn dazu. Ja, die Präsentation kann auch angeguckt werden. Es gibt ein Dokumentationsvideo dazu, wo dann auch noch die Fragen danach zu hören sind und die Reaktionen darauf. Das hatte ich jetzt ausgeblendet. Und die Webseite des Verbands für aktuelle Musik, www.vamh.de, bietet dazu den Menüpunkt Präsentation, wo die ganzen Nicht alle, am Anfang haben wir das noch nicht hingekriegt mit der Dokumentation, wo die Präsentation, wo viele Präsentationen zu sehen sind. Gestern hat wieder eine Präsentation stattgefunden in der Hochschule für Musik und Theater mit Viola Jipp. Die Dokumentation wird wahrscheinlich in 5-6 Tagen im Netz sein. Also es lohnt sich immer wieder da reinzugucken. Ja, das war soweit die Klingding-Sendung. Electronic Jam wird jetzt nicht auflegen. Der ist noch unterwegs und kann hier nicht im Studio sein. Ich habe aber einen Klingling Loop vorbereitet mit den Stücken, die heute zu hören waren, plus eine Aufnahme von den beiden vor 17 Jahren. Am 18.08.2006 waren sie auch im FSK-Studio und da hatten sie zuerst allein gespielt. Ich hatte vorher schon darauf hingewiesen. Und das ist mit drin in der Klingling-Nachtschleife, die wir jetzt hören. Die dauert ca. 95 Minuten und wiederholt sich dann die ganze Nacht. Ja, das war soweit die heutige Klingling-Sendung. Die nächste Sendung, einen Termin kenne ich nicht, ich glaube 16. oder so. Und den 16. Dezember wieder 22 Uhr bei FSK 93,0. Die Klingding-Sendung wird auch hochgeladen als Podcast. Einfach auf die Webseite gucken, www.hierunddar.com, und den Link anklicken zu dem Podcast. Dann können die Sendungen, die letzten, glaube ich, 10 Sendungen sind als Podcast erschienen. Die anderen sind bei archive.org nachzuhören. Und ja, ich wünsche noch anregendes Hören, aufregendes Hören oder entspanntes Hören beim Klingding Loop, den wir jetzt hören.